waren das alle. Ja, aber du weißt genauso gut wie ich, dass sie nicht reichen werden. Das ist mir egal. Wir werden uns bis zum letzten Blutstropfen verteidigen. Was soll das Gerede, Tom? Du bist ja völlig besessen. An meinen Enkel. Kommen Sie nur über meine Leiche. Und dann? Was ist, wenn Sie uns abschlachten? Das liegt jetzt alles in Gottes Händen. Gott. Wenn wir seinem Ruf nicht gefolgt wären, müssten wir jetzt auch nicht um unser Leben kämpfen. Unsinn! Du weißt selbst, was sonst aus uns geworden wäre. Bitte, Ben, lass uns fliehen. Nein! Denk doch nur an O'Flaherty. Er hat auch versucht, sich zu verteidigen. Und er hatte mehr Gewehre. Vielleicht konnte er nicht richtig zielen. Sie haben ihn regelrecht zerfetzt. Halt endlich den Mund, du Feigling! Ich bin lieber feige als tot. Das sieht dir ähnlich. Von mir aus kannst du ja abhauen. Ich werde das Kind nicht kampflos diesen Bestien überlassen. Ben Dwyer wischte sich über die Stirn und blickte nervös auf seine Armbanduhr. 4 Uhr morgens. Die Zeit zwischen Tag und Traum. Es war bereits die dritte Nacht, in der er sich mit seinem Bruder in dem kleinen Schäferhaus verschanzt hatte, während sein Enkel in der angrenzenden Scheune auf einer provisorischen Liege schlief. Das Warten und der permanente Schlafmangel setzten den Männern merklich zu. In den vorangegangenen Nächten hatten sie nur den Lärm gehört, das metallische Klappern der Rüstungen, das Schlagen der Hufe. Doch diese Nacht war anders. Die Tiere waren unruhig und in der Luft lag eine kaum beschreibbare Spannung. Ben war sich sicher, dass sie diesmal kommen würden. Hart presste er die Lippen zusammen, umklammerte sein Gewehr noch fester und blickte starr durch das kleine Fenster hinaus in den Nebel. Minutenlang sprach keiner von beiden ein Wort. Und dann geschah es. Hörst du das? Die Grillen zirpen nicht mehr. Dann sind sie ganz in der Nähe. Warum reagieren die Hunde nicht? Die werden sich noch früh genug melden. Oh Gott, Ben, noch ist es Zeit. Ich hole ihren und dann... Du weißt selbst, dass wir nicht weit kämen. Ich will nicht sterben. Dann solltest du jetzt besser dein Gewehr nehmen. Warum nur? Warum wir? Bist du endlich so weit? Ja, ich... Hast du das gehört? Ja. Oh Gott, das sind sie. Ja, sie kommen näher. Siehst du schon etwas? Mm-mm. Da! Da vorne! Bei Gott! Das ist doch... Das sind zu viele! Schieß! Um Gottes Willen, schieß! Wir schaffen es nicht! Die Kugeln prallen einfach ab! Nimm das, du Hund! Es hat keinen Zweck, Ben! Ah! Sie brechen durch die Tür! Mein Gewehr hat Ladehemmung! Dann nimm den Colt! Da sind sie! Zurück mit euch! Macht, dass ihr rauskommt! Oh Gott, steh uns bei! Warum sterbt ihr nicht? Nein! Ah! Oh nein! Nein, nein! Nein! Gnade! Das darf doch nicht wahr sein. Ist das Ketchup schon wieder leer? Das kommt davon. Wenn ich koche, solltest du eigentlich kein Ketchup brauchen. Da hast du wohl recht. Was soll das denn heißen? Oh, hast du jemanden eingeladen? Wechsel nicht das Thema. Du weißt genau, wer das ist. Etwa Johns Putze? Sie hat dir gerade das Leben gerettet, mein Lieber. Hallo, Mrs. Shaw. Hallo, Mrs. Peterson. Störe ich Sie beim Essen? Nicht der Rede wert. Hier ist der Schlüssel. Danke. Sagen Sie, wissen Sie, warum mir Mr. Sinclair partout keinen Zweitschlüssel für seine Wohnung überlassen will? Vielleicht, weil er keinen besitzt? Sie machen Scherze. Ich doch nicht. Ich bringe den Schlüssel nachher zurück. Bis später, Mrs. Peterson. Mit einem Lächeln auf den Lippen betrat Sarah Peterson die Wohnung des Oberinspektors. Während die füllige, resolut wirkende Putzfrau Eimer, Besen, Lappen und allerhand Reinigungsmittel aus der Küche holte, fragte sie sich beharrlich, was denn in der Wohnung von so großem Wert sein konnte, dass sie jedes Mal beim Nachbarn stören musste, um an den Schlüssel zu gelangen. Er war schon etwas seltsam, dieser John Sinclair. Aber das lag sicherlich an seinem Job, von dem es hieß, dass er außergewöhnlich gefährlich sei. Gedankenverloren betrat Sarah das Wohnzimmer und rollte den Teppich auf. Es wurde Zeit, dass sie dem darunterliegenden Holzboden eine Politur verpasste. So, dann wollen wir mal. Hallo? Mr. Sinclair? Hallo? Mr. Sinclair, sind Sie das? Nichts. Das Bad war leer. Wer ist da? Los, zeig dich, wenn du nicht zu feige bist! Sarah nahm den Stiel des Besens in beide Hände, während sie sich mit düsterer Miene verstohlen in der Diele umsah. Es blieb alles ruhig. Sie wusste ja, dass der Wohnungsinhaber einen außergewöhnlichen Beruf hatte. Der Portier am Empfang behauptete sogar, dass Mr. Sinclair Geister jagen würde. Das war natürlich Quatsch, aber irgendwo mussten die seltsamen Rufe doch hergekommen sein. Diesmal war sich Sarah sicher, dass das verzweifelte Stöhnen von links an ihr Ohr gedrungen war. Das Gästezimmer. Auf Zehenspitzen schlich sie zur Tür und öffnete sie leise. Hallo? Ist hier jemand? Sarah spürte, wie ihr Herz in der üppigen Brust wie eine Dampflok hämmerte. Jemand war in dem Raum. Das hatte sie ganz deutlich gehört. Aber die Rollläden waren heruntergelassen. Sarah konnte so gut wie nichts erkennen. Vorsichtig tastete sie nach dem Lichtschalter. Großer Gott! Die Putzfrau ahnte nicht, dass der große Spiegel, der ihr gegenüber an der Wand hing, einst dem Januskopf zum Verhängnis geworden war. Sie verstand auch den Nebel nicht, der aus der reflektierenden Oberfläche hervorzuquellen schien. Aber sie wusste, dass der kleine Mann, der sich in der Mitte des Nebels verzweifelt hin und her warf, nicht mit dem normalen Menschenverstand zu erklären war. Als hätte sie eine eisige Klaue am Genick gepackt, starrte sie auf die unheimliche Erscheinung. Hilfe! Aber das kann doch nur ein Traum sein! Oh, da war Mrs. Peterson heute aber schnell. Das ist sie nicht. Sie kann ja nicht zaubern. Das klingt aber ziemlich dringend. Vielleicht ist was passiert. Ja doch, wir kommen schon. Mrs. Peterson. Schnell, da drüben. Was ist denn los? Ein Mann. Wo, in der Wohnung? Ja, nein. Ganz ruhig, Mrs. Peterson. Was ist passiert? Da war eine Stimme. Sie hat Mr. Sinclair gerufen. Und dann im Gästezimmer eine Erscheinung im Spiegel. Ein Mann. Sind Sie sicher? Absolut. Das will ich sehen. Kommen Sie. Nein, mich kriegen keine 10 Pferde mehr in diese Wohnung. Wie Sie möchten. Schau. Alles klar, ich bleibe bei ihr. Vorsichtig betrat Zuko die benachbarte Wohnung. In der Diele standen noch einige Putzutensilien. Der Chinese zog seine Beretta und schlich auf Zehenspitzen zur offenstehenden Tür des Gästezimmers. Es brannte Licht. Langsam lugte er um die Ecke und konnte nicht glauben, was er sah. Sinclair! Aber das ist doch Myxin! John, hilf mir! Myxin, wo bist du? Zuko legte seine Hand auf den Spiegel, doch die glatte Oberfläche war nicht durchlässig. Es schien, als wäre der Magier hinter dem Glas gefangen. Und er hatte Schmerzen. Sein Gesicht war verzerrt, die Augen erfüllt von Angst. Sinclair! Hörst du mich nicht, Myxin? So antworte doch! Wo bist du? Hinter! Ein Fluch! Asmodina hat sie gerettet! Asmodina? Sie sollen ihr helfen bei... Wobei? So rede doch! Gulbein! Er ist jetzt in Gulbein! Myxin! Myxin! Der Nebel verflüchtigte sich, kroch die Innenseite des Spiegels hoch und löste sich auf. Zuko blickte jetzt in sein eigenes Gesicht. Erneut berührte er die Oberfläche. Alles klar, Zuko? Mann, schau! Ich krieg noch mal einen Herzschlag. Was war denn los? Das weiß ich selbst nicht so genau. Myxin ist hier im Spiegel erschienen. Was? Ich muss sofort John anrufen. Wenn mich nicht alles täuscht, wollte Myxin ihn warnen. Das Jahrtausend war noch jung. Die Menschheit hatte der Natur viele Geheimnisse entrissen. Wissenschaft und Technik verdrängten den Glauben an das Übernatürliche. Doch das Böse existierte. Und es war schlau. Aus dem Dunkeln griff es an und holte sich seine Opfer. Geister, Dämonen, die Ausgeburten der Hölle, sie alle warteten auf den Tag, an dem Satan die Herrschaft auf Erden übernehmen und die Menschheit in Unheil und Chaos stürzen würde. Doch einer war ausersehen, gegen die Mächte der Finsternis zu kämpfen. Dämonen nannten ihn den Sohn des Lichts. Seine Freunde nannten ihn den Geisterjäger. Sein Name war John Sinclair. Mittwoch, 12.58 Uhr, Büro von Oberinspektor John Sinclair. Goldbein, sagst du? Ja. Mal sehen. Ich hab's. Ein kleines Dorf in Schottland. Und? Eine alte Burgruine befindet sich in der Nähe. Mehr spuckt mein Computer nicht aus. Das hilft uns nicht sonderlich weiter. Was hat Myxin noch gesagt? Nicht viel. Er stammelte etwas von Rittern und einem Fluch. Asmodina hat er auch erwähnt. Aber ich konnte ihn nicht richtig verstehen. Die Erscheinung war instabil. Und er hatte wirklich Schmerzen? Zumindest sah es so aus. Könnte Asmodina ihn wieder gefangen genommen haben? Das würde ich nicht ausschließen. Nach unserem letzten gemeinsamen Abenteuer hat er sich irgendwo zwischen den Dimensionen aus dem Staub gemacht. So geschwächt wie er war, hatte Asmodina bestimmt leichtes Spiel mit ihm. Dann ist er in Gefahr. Möglich. Hast du erkennen können, wo er sich befindet? Nein, dieser Nebel hat mir die Sicht versperrt. Okay, Kumpel. Halte du die Stellung. Ich bin so schnell wie möglich bei dir. Beeil dich. John? Was ist, Glenda? Sir James möchte Sie sprechen. Was denn, jetzt? Es klang ziemlich dringend. Okay, ich komme. Ach, Glenda, wie gerne würde ich jetzt mit Ihnen plaudern. Sie Schmeichler. Nein, wirklich. Aber Sie wissen ja, dass der Chef nicht gerne wartet. Da haben Sie recht, John. Ich warte nicht gerne. Sehen Sie? Irgendwann bekommen Sie Ihre Chance, John. Das will ich doch hoffen. Sir James. Setzen Sie sich. Danke. Sind Sie weitergekommen? In welcher Sache, Sir? Dr. Tod. Nein, Kommissar Bartolo hat den Morasso-Clan in Palermo gründlich hochgenommen. Aber von Dr. Tod fehlt jede Spur. Dann müssen wir warten, bis er wieder zuschlägt. Ja, leider. Ich habe hier den Bericht eines Bekannten aus Schottland. Worum geht's? Um einen Doppelmord. In einem kleinen Dorf sollen zwei Männer auf bestialische Weise umgebracht worden sein. Sollen? Es gibt weder eine offizielle Meldung noch Leichen. Mein Bekannter hat die Information aus dritter Hand. Die Polizei will man offenbar aus der Sache raushalten. Bis auf einen Schäfer scheint das ganze Dorf unter einer Decke zu stecken. Wie heißt das Dorf? Goldbein. Meine Alarmglocken klingelten. Der Schäfer soll beobachtet haben, wie eine Horde von Männern in Ritterrüstungen die umliegenden Farmen und Gehöfte seit einigen Nächten unsicher machte. Nun war klar, dass sich irgendetwas dort oben in den Highlands zusammenbraute. Und sowohl Myxin als auch Asmodina schienen in die Sache verwickelt zu sein. Noch am Abend fuhren Suko, Shao und ich los. Zum ersten Mal hatte ich den silbernen Bumerang mitgenommen. Eine Waffe, deren Macht ich immer noch nicht vollständig ergründet hatte. Ich hätte nicht gedacht, dass der Motorway jetzt noch so voll ist. Ja, ich fürchte, in dieser Nacht werden wir nicht mehr ankommen. Das macht nichts. Die Ruine können wir uns in aller Ruhe morgen ansehen. Ist mir bei Tage auch lieber. Wegen der Ritter? Ja, wenn sie wirklich Dämonen sind, scheuen sie das Sonnenlicht. Hoffentlich haben wir es nicht mit alten Bekannten zu tun. Du denkst an die Horrorreiter? Ja. Niemand hat gesehen, was mit ihnen in der Schlacht am Friedhof am Ende... Vorsicht, John! Ja. Festhalten! Mann, fast wärst du in den Graben gefahren. Ist einer verletzt? Ach, nur eine Beule. Du blutest. Oh, ist nicht weiter schlimm. Unter deinem Sitz ist der Verbandskasten. John, hinter uns ein LKW! Oh, Scheiße! Puh, das war knapp. Fast hätte er uns erwischt. Das ist ja eine wahre Massenkarambolage. Komm, wir müssen den Leuten helfen. Alles klar. Was ist mit dir, Schau? Geht nur vor, ich komme später nach. Da, der Unfall scheint da vorne an der Brücke passiert zu sein. Verdammt, da steigt Rauch auf. Einer der Wagen brennt. Was war denn das? Was? Irgendetwas ist gerade an mir vorbeigesaust. Ich glaube, ich spinne. Das war ein Pfeil. Suko, da oben, auf der Brücke. Mir stockte der Atem. Mehrere Ritter lauerten auf der Brücke. Das fahle Mondlicht spiegelte sich schwach in ihren silbernen Rüstungen wider. Sie standen dicht hinter der Brüstung und schossen mit Pfeilen auf jeden, der sich bewegte. Und damit auf uns. Zur Seite, John! Mit einem Hechtsprung brachten wir uns in Sicherheit, blieben keuchend hinter einem querstehenden Wagen liegen. Ich blickte zu Zuko. Er hielt sich die rechte Schulter. Bist du okay? Ja, ist nur ein Kratzer. Hast du gesehen, wie viele es sind? Mindestens 5. Dann sind es nicht die Horrorreiter. Hoffentlich bleiben die Leute in ihren Wagen. Ja, eine Panik würde in einer Katastrophe enden. Die schießen sich auf uns ein. Jetzt hab ich aber... Um Gottes Willen, steigen Sie wieder ein. Erst möchte ich wissen, wer mir hier den Lack verdarb. Gott, das darf doch nicht wahr sein. Bist du bereit? Und los. Es hat keinen Zweck. Die Kugeln prallen an den Rüstungen ab. Ja, reine Munitionsverschwendung. Hast du das gehört? Verdammt, da ist noch jemand in dem brennenden Wagen. Wir müssen der Frau helfen. Okay, gib mir Deckung. Alles klar. Ich musste erneut in Deckung gehen. Zu früh. Der brennende Wagen war noch einige Yards von mir entfernt. Oh Gott, ich komm nicht raus! Ich steckte in der Zwickmühle. Die Frau schwebte in Lebensgefahr. Aber wenn ich zu ihr rannte, würden mich die Ritter erwischen. Ich griff unter meine Jacke, umklammerte den Boomerang. Dann spannte ich meine Muskeln und schoss aus der Deckung hoch. Die Waffe hatte einem der Ritter den Schädel vom Rumpf gerissen. Während der Kopf langsam nach vorne kippte und auf die Straße fiel, flog der Boomerang zurück in meine Hand. John, sieh nur! Sie ziehen sich zurück! Schaff die Leute hier weg, Zuko! Ich helfe der Frau! In Ordnung! Das Fahrzeug war von einem LKW gegen den Brückenpfeiler gedrückt worden. Unter der verzogenen Motorhaube schlugen bereits Flammen nach draußen. Panisch zerrte die Insassin an der Fahrertür, während sich im Innenraum langsam Rauch ausbreitete. Nein! Ich will das nicht! Stemmen Sie sich gegen die Tür! Shit! Lehnen Sie sich zur Seite, weg vom Fenster! Und jetzt raus hier! Schnell! Ich stecke fest! Der Wagen explodiert gleich, kommen Sie raus! Jetzt geht's! Und jetzt laufen Sie! Los! Oh Gott! Haben Sie sich was getan? Nein, mir geht es gut. Kommen Sie, ich helfe Ihnen auf. John! Hier, Zuko! Gott sei Dank. Als der Wagen explodierte, habe ich das Schlimmste befürchtet. Hast du schon einen Überblick über die Verletzten? Nicht wirklich. Viele haben Schusswunden. Und es gibt 2 Tote. Mindestens. Verdammt. Auf jeden Fall wissen wir jetzt, dass unsere Feinde nicht menschlich sind. Diese Rüstungen sind ein ziemlich effektiver Schutz. Ah, endlich. Die Verstärkung kommt. Die Kollegen brachten das Durcheinander schnell wieder unter Kontrolle. Ich sprach mit dem Leiter des Einsatzkommandos, verschwieg jedoch die wahren Hintergründe der Attacke und erzählte ihm etwas von einer Bande schießwütiger Irrer, was sich mit den Aussagen der zahlreichen Zeugen deckte. Knapp 20 Minuten später konnten wir weiterfahren. Der Kampf hatte uns klargemacht, dass wir unsere Kräfte schonen mussten. So teilten wir den Rest der Fahrt in Schichten auf. Und während ich mich als Erster hinter das Steuer klemmte, tankten Zuko und Shao ein wenig Schlaf. Innerlich atmete ich auf. Wir hatten die erste Runde für uns entschieden. Dabei ahnte keiner von uns, dass das Erlebte nur ein kleiner Vorgeschmack auf den Horror war, der in Gulbein bereits auf uns wartete. Er irrte durch die Gewölbe im Inneren des Berges und wusste doch, dass es kein Entrinnen gab. Nicht für ihn. Asmodina hatte den einst so mächtigen Magier wieder in ihre Gewalt gebracht. Doch anstatt ihn zu töten, ließ sie ihn nun in diesem steinernen, modrigen Irrgarten dahin vegetieren. Und diese Erniedrigung war für Mixin schlimmer als der Tod. Viel schlimmer. Vergeblich hatte er versucht, seinem fauligen Gefängnis zu entfliehen. Aber die Teufelstochter hatte seine Kräfte sehr geschwächt. Nun war er nur noch ein Schatten seiner selbst, verdammt dazu, den grausamen Rittern zu dienen. Wenn sie Lust dazu verspürten, legten sie den kleinen Magier in Ketten und quälten ihn. Es waren für Mixin die bittersten Stunden. Bald würde die Sonne wieder aufgehen. Verschüchtert suchte er sich eine dunkle Nische und wartete auf die Rückkehr seiner Peiniger. Komm raus aus deiner Ecke. Asmodina! Freust du dich etwa, mich zu sehen? Was machst du hier? Oh, keine Sorge. Die Ritter kommen gleich zurück. Und sie sind äußerst gereizt, weil sie nur noch zu sechst sind. Zu sechst? Dreimal darfst du raten, an wem sie ihre schlechte Laune auslassen werden. Warum tust du mir das an? Ich? Myxin, du bist doch für den Tod des Ritters verantwortlich. Schließlich hast du Sinclair gerufen, oder? Sinclair? Er ist schon auf dem Weg hierher. Ich weiß nicht, wovon du... Du kleiner grüner Winzling! Du konntest deine Gedanken doch nur deshalb als Bild projizieren, weil ich dir noch einen Rest an schwarzmagischer Kraft gelassen habe. Aber warum? Was glaubst du denn? Du wolltest, dass ich ihn rufe. Die Quälerei, die Gefangenschaft. Du hast mich dazu gebracht, ihn in eine Falle zu locken. Vielen Dank dafür. Du! Ich garantiere dir, dass er einen heißen Empfang bekommt. Er ist stärker als die Ritter. Mag sein. Aber gegen Barabbas hat er keine Chance. Du hast Barabbas erweckt? Bist du wahnsinnig? Erst wird Sinclair fallen. Und dann wirst du aus der Geschichte verschwinden. Endlich. Denn selbst die miese Luft hier unten ist es nicht wert, von einem Stück Dreck wie dir geatmet zu werden. Oh nein. Ach, bevor ich's vergesse. Wir wollen doch nicht, dass du Sinclair ein zweites Mal warnst. Oh, ich wusste gar nicht, dass du mit all deinen magischen Kräften auch deine grüne Hautfarbe verlierst. Was hast du mit mir gemacht? Du bist ja grau wie ein neugeborenes Baby. Wie passend. Schließlich ist deine armselige Existenz von nun ab nicht mehr wert als ein Menschenleben. Wie tief du doch gesunken bist. Nein. Nein! John? John, wach auf! Na, gut geschlafen? Na, halbwegs. Sind wir schon da? Bald. Wie viel Uhr ist es denn? 11.23 Uhr. Was? Hast du was gesagt? Nö. Wieso? Dann habe ich mich verhört. Eine unfreundliche Gegend ist das hier. Ja, die Sonne geht auf der anderen Seite des Bergs auf. Dadurch liegt das Dorf immer im Schatten. Wo ist es denn? Etwas weiter oben. Die Häuser stehen an einem Berghang. Vorsicht, Zuko. Der Weg ist schmaler als der Bentley. Die scheinen hier nicht oft Besuch zu bekommen. Habt ihr die Burgruine schon gesehen? Nein, aber das wundert mich nicht. Viele tibetanische Bergklöster sieht man auch erst, wenn man direkt davor steht. Da vorne ist ein Schild. Willkommen in Gulbein. Das klingt doch ganz liebenswürdig. Ja, sehr. Seht euch nur die Straße an. Hier gibt's nicht mal einen Bürgersteig. Die Häuser sehen auch nicht gerade vertrauenerweckend aus. Wo willst du parken? In der City. Ich glaube, das hier ist die City. Dann halte ich wohl besser an. Hey, da wohnen tatsächlich Leute in den Häusern. Sie kommen raus. Vielleicht wollen sie uns begrüßen. So wie die aussehen, wollen die uns eher lynchen. Das sind ja tolle Aussichten. Es werden immer mehr. Wollen wir aussteigen? Die scheinen es zu wollen. Dann tun wir ihnen doch den Gefallen. Guten Morgen. Mein Name ist John Sinclair. Wir sind in friedlicher Absicht in euer Dorf gekommen. Unglaublich, wie du die Massen begeistern kannst. Sehr witzig. Wir wollen euch helfen, die Ritter zu vertreiben, die euer Land terrorisieren. Sie kommen auf uns zu. Da hast du wohl was Falsches gesagt. Den Eindruck habe ich auch. Wir sollten zurück in den Wagen. Ja, und zwar noch heute. Stopp! Wartet! Aus einem der größeren Häuser war ein Mann getreten. Er war etwa 40 Jahre alt, hatte pechschwarzes Haar und ein hart geschnittenes Gesicht. Sofort bildeten die Menschen eine Gasse. Zwei Schritte vor uns blieb der Mann stehen und schaute mich freundlich an. Ich heiße Sie in unserer Gemeinde herzlich willkommen, Mr. Sinclair. Oh, danke. Mein Name ist King Cutler. Ich bin so etwas wie der Bürgermeister des Ortes. King Cutler? Ich weiß, dass sich das in den Ohren Fremder seltsam anhört, aber den Titel besitzen seit jeher alle Männer in meiner Position. Ah, verstehe. Darf ich erfahren, wer Sie begleitet? Natürlich. Dies hier sind Mr. Zuko und seine Freundin, Mrs. Shaw. Freut mich sehr. Danke. Sie haben vorhin gehört, warum wir hier sind? Ja. Und ich bewundere Ihren Mut. Aber ich glaube nicht an die Existenz der Ritter. Niemand von uns glaubt daran. Und so langsam reagieren wir empfindlich auf das Thema. Wieso? Es verirren sich selten Fremde in unser Dorf und wir möchten, dass es auch so bleibt. Sie wollen, dass wir wieder fahren? Im Gegenteil. Wenn Sie die Sache aufklären können, haben wir endlich wieder Ruhe. Das hoffe ich zumindest. Ganz bestimmt. Sie sind von der Polizei? Von Scotland Yard. Eigentlich hatten wir nicht vor, uns lange hier aufzuhalten. Wir möchten mit einem Schäfer sprechen, der die Ritter gesehen haben soll. Ach, der. Sehen Sie dort oben die kleine Hütte? Ja. Dort lebt er. Sein Name ist Rocco. Ein ziemlich wunderlicher Einzelgänger. Ich hoffe, er macht Ihnen überhaupt die Tür auf. Dann sollte ich besser alleine gehen. Wie ist es? Bleibt ihr hier? Ja, oder? Na klar. Gibt es eine Straße oder muss ich klettern? Ich fürchte Letzteres. Okay, ich mache mich gleich auf den Weg. Lassen Sie sich ruhig Zeit. Und Sie beide können jederzeit bei mir vorbeischauen, für den Fall, dass Ihnen langweilig wird. Danke. Los, Leute! Geht zurück in eure Häuser! Hier gibt es nichts mehr zu sehen! Na, das kann ja heiter werden. Gern lasse ich euch nicht allein. Wir werden uns schon zu helfen wissen. Ein seltsamer Ort. Hat einer von euch Kinder gesehen? Vielleicht sind sie in der Schule. Nein, hier stimmt was nicht. Die Leute verbergen etwas. Lasst eure Handys an. Ich melde mich, sobald ich mit dem Schäfer gesprochen habe. Pass auf dich auf. Wird schon schief gehen. Hallo? Jemand zu Hause? Hallo, Mr. Rocco, bitte machen Sie die Tür auf. Bleib, wo du bist, oder ich puste dich weg. Hey, hey, hey, ganz ruhig. Ich bin unbewaffnet. Wer schickt dich? Was willst du hier? Ich möchte nur mit Ihnen reden. Es interessiert mich nicht, was Cutler sagt. Ich habe mit Cutler nichts zu tun. Ich komme von weit her. Von wo? Aus London. London? Ja. Und ich bin wegen der Ritter hier. Man hat mir gesagt, dass sie gesehen haben sollen. Bist du von der Polizei? Von Scotland Yard. Hast du einen Ausweis? Ja, hier. Also gut. Komm rein. Danke. Ich heiße John. Setz dich. Danke. Du willst also was über die Ritter wissen? Nein. Ich möchte sie vernichten. Was? Ich habe bereits mit ihnen gekämpft und einen getötet. Das ist unmöglich. Sie sind schon tot. Woher weißt du das? Ich habe sie gesehen. In den Rüstungen stecken keine Menschen, sondern Skelette. Skelette? Ja, 7 Skelette. Niemand kann sie aufhalten. Auch du nicht. Doch, Rocco. Ich habe schon oft gegen Geister und Dämonen gekämpft. Und wie du siehst, lebe ich noch. Aber vielleicht nicht mehr lange. Selbst wenn du es schaffst, die Ritter zu töten, kannst du nicht gleichzeitig gegen ein ganzes Dorf kämpfen. Was hat das Dorf mit den Rittern zu tun? Das weiß ich nicht genau. Alles begann vor circa 2 Wochen. Da klaffte plötzlich am Himmel ein Riss und irgendwas fiel auf die Erde. Was? Ich weiß es nicht. Das Böse vielleicht. Es landete nahe Gulbein und es veränderte die Einwohner. Wie? Zuerst brannten sie die Kirche nieder. 2 Tage später zogen sie zur alten Burgruine, bewaffnet mit Schaufeln und Spitzhacken. Ich bin ihnen gefolgt und habe heimlich beobachtet, wie sie in den Mauern versteckte Nischen aufbrachen. Und weißt du, was in den Nischen war? Lass mich raten. Särge? Ja, Särge. 7 insgesamt. Diese Verrückten haben die Ritter befreit. Warum bist du nicht von dem Bösen infiziert worden? Wir waren in der Kirche, als es passierte. Ich, der alte O'Flaherty, die Dwyer-Brüder und noch ein paar andere. O'Flaherty war der Erste. In der vorletzten Nacht haben sie dann die Dwyers abgeschlachtet. Und bald bin ich dran. Nicht, wenn ich es verhindern kann. Was ist? Wen rufst du an? Meine Freunde, sie sind unten im Dorf. In Gulbein? Ja. Dann sind sie in höchster Gefahr. Mist, sie gehen nicht ran. Natürlich nicht, die Handys wird man ihnen abgenommen haben. Hast du ein Fernglas hier? Ja, Moment. Hier. Verdammt. Kannst du sie sehen? Nein, aber mein Wagen ist nicht mehr da. Ja, die Einwohner reagieren schnell, wenn man ihnen an den Kragen will. Ich kann nur hoffen, dass... Ach du Scheiße. Was ist? Sie sind auf dem Weg hierher. Wie viele? Mindestens 30. Dann müssen wir von hier verschwinden. Und wohin? Ach, egal wohin, Hauptsache weg. Okay. Kannst du ihn noch sehen? Ja, er ist bald an der Hütte. Da, neben dem weißen Felsen. Siehst du? Mit einiger Mühe erkannte Shao den Geisterjäger als einen kleinen, unscheinbaren Fleck in der tristen, steinigen Berglandschaft. Ein ungutes Gefühl machte sich in ihrer Magengegend breit. Instinktiv spürte sie, dass sie einen gewaltigen Fehler gemacht hatten. Beunruhigt ergriff sie Sukos Hand, während die beiden durch die schmalen, ungepflasterten Gassen wanderten, an deren Seiten die windschiefen Häuser dicht an dicht standen. Es war eine groteske, expressionistisch anmutende Szenerie, deren unheimliche Atmosphäre von den vereinzelt hinter den schmutzigen Fensterscheiben auftauchenden, geisterhaften Frauengesichtern unterstrichen wurde. Ein dreibeiniger Hund mit fleckigem Fell humpelte an den beiden vorbei. Seine Zunge hing schlaff aus einem mit schwarzen Zahnstummeln besetzten Maul. Mein Gott, wie kann man ein Tier nur so grausam verkommen lassen? Wenn ich das alles hier sehe, glaube ich fast im Mittelalter gelandet zu sein. Komm, lass uns weitergehen. Hey! Was ist los? Hörst du das nicht? Ein Auto. Das war der Bentley. Wer sollte sich hier für so einen breiten Wagen interessieren? Aber ich kenne das Geräusch, das kann... Was? Schau, dreh dich mal um. Hinter dem Pärchen hatte sich eine Gruppe von Männern formiert, die nun wie eine Wand aus Menschenleibern auf die beiden zuschritt. King Cutler ging an der Spitze. In seinen Händen hielt er ein Gewehr. Die anderen Männer waren ebenfalls mit zum Teil altertümlichen Schusswaffen ausgerüstet. Bis auf wenige Meter kam die Gruppe an Zuko und Shao heran. Dann blieben sie stehen. Keiner der Männer sagte ein Wort. Gibt es ein Problem? Ja, Sie sind das Problem. Das war mir gar nicht bewusst. Wir haben es uns überlegt. Sie sind hier doch nicht willkommen. Also schön, dann warten wir eben auf unseren Freund. Der wird nicht wiederkommen. Hat er sich verlaufen? Es dürfte schwierig für ihn sein, als Leiche. Oh. Und jetzt bewegt euch. Barabbas wartet. Wer? Nein, nicht wer. Was? Weiter nach oben? Es gibt keine andere Möglichkeit. Zur Burg? Na, da wollte ich nicht gerade hin. Eben. Dort wird man uns am wenigsten vermuten. Die werden uns umbringen. Dazu müssen sie uns erstmal kriegen. Na, dann beeile dich endlich. Rocco hatte gut reden. Er war in dieser Gegend aufgewachsen und kannte jeden Zoll dieser unwirtlichen Landschaft. Dort, wo ich zwei Schritte machte, brauchte er nur einen. Den Gipfel erreichte er viel schneller als ich. John! Jetzt komm schon! Geh in Deckung, sonst bist du ein leichtes Ziel! Die treffen mich nicht. Dazu sind sie zu weit entfernt. Plötzlich war sein Gesicht voller Blut. Wie von einer Böe erfasst, fiel er nach hinten und blieb regungslos auf dem Bergkamm liegen. Auf allen Vieren krabbelte ich die letzten Yards hoch. Der Schäfer war tot. Gegen einen unglaublichen Zorn ankämpfend, blickte ich mich um. Und dann sah ich die Burgruine auf einer nahegelegenen Bergkuppe. Ihr kriegt mich nicht! Nicht so! Rein damit euch. Und wenn wir nicht wollen? Ach, Zuko, du kennst doch das Spiel. Wenn du nicht parierst, schneide ich deiner Freundin ein Ohr ab. Ah! Nein, nicht! In Ordnung! Wir weichen der Gewalt. Buck, schlag ihm die Zähne ein. Geht klar, Chef. Nein, lassen Sie ihn! Bitte! Und? Fühlst du dich jetzt besser oder schlechter? Schlechter. Na also. Und jetzt macht, dass ihr in die Scheune kommt. Mr. Cutler? Was ist? Ich gehe nicht in die Scheune. Mann, nerv nicht! Mit allem hätte Cutler gerechnet, aber nicht damit, dass die zierliche junge Frau, die er fest im Griff zu haben glaubte, förmlich explodierte. Und im selben Augenblick schoss der vermeintlich angeschlagene Zuko aus der Hocke hoch und räumte mit einem Rundschlag zwei Männer von den Füßen. Lauf weg, Shao! Los! Schnappt sie euch! Keine Bewegung, Chinese, oder ich knall dich ab! Ah, haben wir plötzlich die Spielregeln geändert? Ich hätte nicht gedacht, dass du so dumm bist. Mist, das Weib ist weg! Was? Ich dachte, Ted hätte sie, aber der liegt da am Boden. So eine Scheiße! Jagt die Hunde hinter ihr her! Okay, Chef. Hunde gegen eine Frau? Wie mutig! Mindestens so mutig, wie dir einen Gewehrlauf in die Fresse zu schlagen. Los! Fesselt ihn und schafft ihn in die Scheune! Und wenn wir die Kleine haben? Dann bringt sie in mein Haus! Oder wenigstens das, was von ihr übrig ist! Es war Shao nicht leicht gefallen, ihren Freund im Stich zu lassen. Aber es war das Einzige, was sie hatte tun können. Blitzschnell tauchte sie in eine Gasse ein, entzog sich der Sicht ihrer Häscher. Aber wo sollte sie hin? Zwei Gassen weiter wurde sie langsamer, suchte nach einem Versteck. Doch alles, was sie sah, waren die grauen Steinwände, die ihr stumm bedeuteten, dass es keine Zuflucht gab. Verdammt, es ist ein richtiger Albtraum. Shaos Augen wurden groß. Hinter ihr war ein Rottweiler um die Kurve gejagt und sprintete nun auf sie zu. Dann komm her, mein Freund. Komm her! Mich greifst du nicht nochmal an, du! Miss, kommen Sie! Wer sind Sie? Beeilen Sie sich! Danke. Ich danke Ihnen. Bedanken können Sie sich später. Kommen Sie erst mal mit. Wo führen Sie mich hin? Da rein. So ist es gut. Hier sind wir vorläufig sicher. Was ist das hier? Nur eine kleine Nähkammer, aber unter uns gibt es ein Versteck, für den Fall, dass Sie kommen. Sie sind nicht wie die anderen, nicht wahr? Gott bewahre. Mein Name ist Diana. Diana Redford. Und ich bin Shao. Sie haben euch verfolgt, nicht? Ja. Jesus, hoffentlich hört das bald mal auf. Was genau ist denn überhaupt hier los? Das ist ja das Schlimme, ich kann es nicht erklären. Sie wissen nicht, warum die Menschen so aggressiv sind? Nicht genau, aber es hat etwas mit Barabbas zu tun. Barabbas? Dem aus der Bibel? Ach, nein, dies hier ist etwas ganz anderes. Barabbas gehört zu einer sehr alten Legende. Wissen Sie, in Schottland gibt es viele Sagen. Vor unendlich langer Zeit sollen hier in diesem Gebiet riesige, drachenähnliche Ungeheuer gehaust haben. Irgendwann sind sie ausgestorben. Bis auf den einen, der zurückkommen soll. Und jetzt ist es soweit. Das vermute ich. Es war vor ungefähr 2 Wochen. Ich war mit meinem Verlobten in der Kirche. Sie sind verlobt? Ja, sein Name ist Rocco. Er lebt weiter oben am Hang. Die Dörfler mochten ihn noch nie besonders, weil er nicht hier geboren wurde. Aber seit 2 Wochen ist ihre Abneigung in blanken Hass umgeschlagen. Warum? Das ist schwer zu beschreiben. Es war, als würde eine glühende Glocke über dem Dorf hängen. Nur für Sekunden. Dann war da ein helles Pfeifen und schließlich der Donnerschlag, als wäre etwas Großes nahe dem Dorf eingeschlagen. Und seitdem sind die Menschen verändert? Mehr noch. Sie sprechen ununterbrochen von Barabbas, von Opfern, die sie ihm bringen müssten und... Was? Sie haben die Kinder geholt. Was? Ihre Seelen sollen dem Ungeheuer Kraft geben. Schon bald werden sie ihm in einem Ritual geopfert. Aber das ist ja grauenhaft. Wenn sie uns doch nur helfen würden. Haben Sie kein Telefon? Ach, das hat man... Oh nein, Sie kommen. Was sollen wir jetzt machen? Schnell, helfen Sie mir. Wir müssen die Kommode verrücken. Was ist das? Ein Versteck. Da unten finden Sie sie nicht. Diana! Aufmachen! Steigen Sie in das Loch. So beeilen Sie sich doch. In Ordnung. Die Öffnung unter der fehlenden Holzbohle bot gerade genug Platz für eine Person. Diana gab Shao eilig eine Kerze und Streichhölzer. Dann rückte sie die Kommode wieder über das Versteck. Passen Sie auf Ihren Kopf auf. Ja, mache ich. Mach auf, oder ich trete die Tür ein. Ja, doch. Diana löschte das Licht in der Kammer. Um Shao herum war es nun stockfinster. Angespannt lehnte sich die Chinesin mit dem Rücken gegen die raue Steinwand und lauschte. Wo ist das Weib? Wen meinst du? Meine Mutter? Mach mir nichts vor! Ich weiß nicht, wovon du sprichst. Sollen wir das Haus durchsuchen? Nein, das Püppchen ist nicht dumm. Sie wird die Chinesin irgendwo versteckt haben. Ich habe nichts getan, das schwöre ich. Vielleicht können wir die Kleine in dein Büro zum Reden bringen, Chef. Nein, ich muss bei Mutter bleiben, sie ist krank und... Die Alte wird ein paar Tage ohne dich auskommen. Los, nehmt sie mit! Nein! Die Tür wurde ins Schloss gerammt. Dann war es still. Totenstill. Und obwohl Shao erst wenige Minuten in dem kleinen Loch kauerte, spürte sie bereits, wie die Luft stickig wurde. Mit zitternden Händen griff sie über ihren Kopf und stemmte sich mit aller Macht gegen das schwere Möbel. Shaos Füße fanden auf dem feuchten Boden kaum Halt, so sehr sie auch drückte. Die Kommode bewegte sich keinen Millimeter. Oh nein, nicht das. Nur das nicht. Ich rannte so schnell ich konnte Richtung Burgruine. Meine Verfolger hatten die Bergspitze längst erreicht und verharrten bei dem toten Rocco. Dass sie plötzlich stehen blieben, musste einen Grund haben. Hatten sie vielleicht Angst vor der Burg? Ich lief weiter, erreichte nach circa 10 Minuten eine kleine Mauer, deren Steine ihre ursprüngliche Stärke längst verloren hatten. Mit einem Sprung überwand ich den Wall und stand nun im Burghof. Er war übersät mit Trümmern. Nicht nur der Turm war eingestürzt, auch vom Westflügel standen nur noch Fragmente. Für eine Minute hielt ich inne, kam wieder zur Luft. Wenn hier die Ritter hausten, dann musste irgendwo unter den Ruinen ihre Lagerstatt sein, die sie vor dem Tageslicht schützte. Ich durchschritt einen Torbogen und folgte einem Weg, der in die Tiefe des Berges führte. Dort unten lauerte die Dunkelheit. Ich lockerte meinen Bumerang, zog meine Bleistiftlampe und ging weiter. Uralte, dicke Mauern empfingen mich, gebaut für die Ewigkeit. Der Weg beschrieb eine Linkskurve. Dahinter flackerte Licht. Pechfackeln. Ich wurde noch vorsichtiger, schlich dicht an der Mauer entlang, für den Fall, dass hier unten tödliche Fallen auf mich warteten. Die Fackeln steckten in kleinen Furchen, die viel von der Leuchtkraft auffingen, sodass nur gedämpftes Licht auf den Boden fiel. Einen Boden, der plötzlich nachgab. Direkt vor mir kippte der Boden nach unten weg. Am Rand der Fallgrube blieb ich liegen und holte erstmal Tiefluft. Verdammt, das war knapp gewesen. Vorsichtig setzte ich mich auf und blickte über den Rand der Grube. Mann, oh Mann, wenn das mal kein tiefes Loch ist. Wo ist denn hier ein Stein? Ah, hier. Und... Ach du liebe Zeit. Eine Gänsehaut rann mir über den Rücken. Leicht würde ich die Falle nicht überwinden. Für einen Sprung war sie zu groß. Jedoch befand sich zwischen der linken Mauer und der Öffnung ein schmaler Steg. Ein äußerst schmaler Steg. Kaum breiter als ein Schuh. Na, das kann ja heiter werden. Ich drückte mich mit dem Rücken an die Wand, breitete meine Arme aus und legte die Handinnenflächen auf den Stein. Dann setzte ich behutsam den rechten Fuß vor. Einige Krumen Erde bröckelten ab und fielen in die bodenlose Tiefe. Ein Stoßgebet folgte dem anderen, als ich das linke Bein nachzog. Ausruhen. Den rechten Fuß vor. Das linke Bein nachziehen. Nur nichts überstürzen. Am gesamten Körper brach mir der Schweiß aus. Zoll für Zoll bewegte ich mich weiter. Mein Herz klopfte laut gegen die Brust. Der Schweiß rann mir in die Augen, aber ich konnte ihn nicht wegwischen. Hätte ich meinen Arm von der Wand genommen, wäre ich vornüber gestürzt. Bald hatte ich die Hälfte der Strecke hinter mir. Wieder setzte ich einen Fuß vor und zog den anderen. Um ein Haar hätte ich das Gleichgewicht verloren. Entsetzt starrte ich nach links, sah mit weit aufgerissenen Augen den Ritter, der aus einer unscheinbaren Nische hervorgetreten war. Jetzt bist du dran, Sinclair. Der Unheimliche ging bis zum Rand des Lochs, griff hinter sich und holte eine Armbrust von der Schulter. Genüsslich legte er einen Pfeil auf und spannte den Bogen. Völlig machtlos musste ich mit ansehen, wie er die tödliche Waffe hob und mich anvisierte. In der nächsten Sekunde würde mich der Pfeil an die Wand nageln. Werden Sie wach? Mein Gott, werden Sie wach? Ja, gut so. Machen Sie die Augen auf. Mein Kopf. Wir müssen hier raus, hören Sie? Wer sind Sie? Mein Name ist Diana Redford. Was ist mit Ihrem Gesicht? Cutler hat versucht, mich zum Reden zu bringen, aber ich habe nichts gesagt. Nichts gesagt? Von einer Frau namens Shaw. Shaw? Was ist mit ihr? Sind Sie mit ihr befreundet? Ja. Machen Sie sich keine Sorgen, sie ist in Sicherheit. Wo? Bei mir zu Hause, in einem Versteck. Das heißt, wenn Sie... Was ist? In dem Versteck wird ihr früher oder später die Luft ausgehen. Oh, verdammt! Sind denn hier alle wahnsinnig geworden? Nicht alle. Wir müssen hier raus. Das habe ich doch gerade gesagt. Los, helfen Sie mir, die Fesseln zu lösen. Wo sind wir hier? Sehen Sie die Grube dort in der Mitte? Ja. Um dieses Loch herum haben die Männer die Scheune gebaut. Es ist erst wenige Tage her. Warum haben Sie das gemacht? Weil dort unten etwas Schreckliches lauert. Was lauert dort unten? Barabbas. Wer ist Barabbas? Oh Gott! Er wird wach! Machen Sie die Fessel los! Beeilen Sie sich! Ich habe solche Angst! Geraten Sie nicht in Panik! Wir werden es schon schaffen! Sie sind frei! Dann nicht Sie raus hier! Das Tor ist verriegelt! Gibt es ein Fenster? Sehen Sie sich doch um! Oh Gott! Er kommt nach oben! Ganz ruhig! Vielleicht kann ich die Holzlatten eintreten! Was? Warten Sie! Haben Sie sich verletzt? Eins muss man den Männern lassen. Sie sind gute Handwerker. Sehen Sie! Die Klaue! Um Gottes Willen! Schnell, wir müssen uns verstecken! Wo denn? Dort! Vielleicht sieht uns das Monster im Schatten nicht. Das glauben Sie doch selbst nicht! Ende des ersten Teils.